Klaus-Maria Brandauer, der am 22. Juni seinen 80. Geburtstag feiert, ist auch morgen zu hören in der Sendung Du holde Kunst um 8.15 Uhr mit Gedichten von Gottfried Benn, Eduard Mörike, Josef von Eichendorff, Johann Wolfgang Goethe, Heinrich Heine und Annette von Droste-Hülshoff. Du holde Kunst morgen um 8.15 Uhr und in der Nacht auf Montag um 0.05 Uhr. Wenn Sie sich für das monatliche Hörspiel- und Kunstradioprogramm von Österreich 1 interessieren, sei Ihnen unser Newsletter, die Ö1 Hörspielpost, ans Herz gelegt. Wir stellen Ihnen dort unsere Stücke des Folgemonats vor und frohlocken schriftlich über unsere Neuproduktionen, von welchen wir Ihnen rund 20 pro Jahr präsentieren. Die Ö1 Hörspielpost finden Sie unter diesem Namen mit der Suchmaschine Ihres Vertrauens. Es ist gleich 15 Uhr. Nach den Nachrichten präsentiert Ihnen Marie-Therese Rudolph historische und zeitgenössische Höreindrücke aus dem Donauumfeld. In Apropos Klassik um 15.05 Uhr. Das Ö1 Hörspiel können Sie jeden Samstag um 14 Uhr hören. Am Mikrofon war heute Philipp Scheiner.